Erster der Stamm Manasse erhielt seinen Anteil am Land, weil er der erstgeborene Sohn von Josef war. Maschia, der erstgeborene Sohn von Manasse und Vater von Gilead, bekam die Gebiete Gilead und Baschan, denn er war ein Krieger. Zweiter die anderen männlichen Nachkommen Manasses, des Sohnes Josefs, erhielten ebenfalls ihren Anteil am Land, aufgeteilt nach ihren Familien. Dazu gehörten die Familien von Abiezer, Helek, Asriel, Sechem, Hefer und Semida. Dritter Zelophat, der ein Nachkomme von Manasse war, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Seine Töchter hießen Mala, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Vierter diese Töchter gingen zu Priester Eliasar, zu Josua, dem Sohn Nuns, und zu den Fürsten. Sie sagten, Jahwe hat Mose befohlen, dass wir Landbesitz unter unseren Verwandten bekommen sollen. Deshalb gab Josua ihnen Landbesitz unter den Verwandten ihres Vaters, wie Jahwe es befohlen hatte. Fünfter so erhielt der Stamm Manasse 10 Anteile am Land, zusätzlich zu den Gebieten Gilead und Baschan, die östlich des Jordans lagen. Sechster die weiblichen Nachkommen Manasses erhielten ebenfalls Landbesitz unter den männlichen Nachkommen, weil dies so bestimmt war. Das Land Gilead wurde den anderen Nachkommen Manasses zugeteilt. Siebter die Grenze des Stammes Manasse verlief von Asser bis Michmetat, das östlich von Sichem liegt. Danach zog sich die Grenze nach rechts zu den Bewohnern von En-Tap-O. Achter das Gebiet um Tap-O gehörte Manasse, aber die Stadt Tap-O selbst, die an der Grenze von Manasse lag, gehörte den Ephraimiten. Neunter die Grenze zog sich weiter hinab zum Bach Kana. Die Städte südlich des Bachs gehörten den Ephraimiten, obwohl sie inmitten der Städte Manasses lagen. Danach verlief die Grenze Manasses nördlich des Bachs und endete am Meer. Zehnter das Gebiet im Süden gehörte zu Ephraim und das im Norden zu Manasse. Das Meer bildete die westliche Grenze. Im Norden grenzten sie an Asser und im Osten an Issachar. Elfter Manasse besaß auch mehrere Städte mit ihren Dörfern in den Gebieten von Issachar und Asser. Dazu gehörten Beth-Shan, Chiblim, En-Dor, Tanach und Megiddo, die alle auf Anhöhen lagen. Zwölfter die Manassiten konnten die Bewohner dieser Städte jedoch nicht vertreiben. Deshalb gelang es den Kanaanitern, in diesem Gebiet wohnen zu bleiben. 13. Als die Israeliten stärker wurden, zwangen sie die Kanaaniter, für sie zu arbeiten. Sie vertrieben sie aber nicht vollständig aus dem Land. 14. Die Nachkommen Josefs fragten Josua, warum hast du uns nur ein einziges Gebiet als Erbbesitz gegeben, obwohl wir ein großes Volk sind? Jahwe hat uns bisher sehr gesegnet. 15. Josua antwortete ihnen, wenn ihr wirklich so viele Leute seid, dann geht in das Waldgebirge. Dort könnt ihr im Land der Pheresiter und Rebhiter Bäume fällen und euch neues Land schaffen, falls das Gebirge Ephraim für euch zu klein ist. 16. Die Nachkommen Josef sagten, das Gebirge ist nicht genug für uns. Außerdem haben alle Kanaaniter, die in der Ebene wohnen, eiserne Streitwagen. Das gilt besonders für die Bewohner von Beth-Shan und seinen Dörfern sowie für die in der Ebene Jezreel. 17. Josua sagte zum Haus Josef, also zu Ephraim und Manasse, ihr seid ein großes Volk und habt viel Macht. Deshalb werdet ihr nicht nur ein einziges Gebiet bekommen. 18. Denn ihr werdet ein Bergland erhalten. Wenn es bewaldet ist, müsst ihr den Wald roden, damit euch auch die angrenzenden Gebiete gehören. Ihr müsst die Kanaaniter vertreiben, obwohl sie eiserne Streitwagen haben und stark sind.